Zucht herrscht im Jesuitenorden, trotz aller Menschlichkeiten und trotz des sehr bequemen Lebens in ihm. Die Zucht äußert sich vor allem in der Promptheit, mit welcher der Jesuit sich hierhin und dorthin schicken lässt, buchstäblich von einem Ende der Welt zum anderen, oft von heute auf morgen. Da zeigen sich Opferwilligkeit und Selbstverleugnung in bewundernswertem Maße. Jede Schwierigkeit wird überwunden, Gesundheit und Leben werden ohne Wimpernzucken dahingegeben. Ein Aber gibt es jedoch auch hier. Nichts will ich beim oft unleugbaren Heldentume des Jesuiten verkleinern. Aber hat nicht jeder Beruf seine opferfreudigen, todesmutigen Helden? Gibt es nicht Märtyrer der Wissenschaft so gut wie Märtyrer des Glaubens? Und haben nicht Hunderttausende von Soldaten ihr Herzblut so bereitwillig für die Fahne vergossen wie die Missionäre für das Kreuz? Wenn alle diejenigen heilig und selig gesprochen würden, die in Entsagungs- und opferreicher Lebensarbeit ihre Ideale hochgehalten oder wie die mit ihrem Blute ihr Streben und ihre Überzeugung besiegelt haben, die Welt hätte nicht Raum für die nötigen Altäre und auf ihnen ständen die Abbilder von Männern und Frauen aus allen Berufen und unter ihnen ständen auch Hunderte und Tausende solcher, die keine Christen waren, ja, die weder an Gott noch an ein Jenseits glaubten. Bei aller Anerkennung also dessen, was die Jesuiten und auch die anderen religiösen Orden an Heroismus aufzuweisen haben, die übrige Welt, die Gläubige wie die Ungläubige, kann sagen, auch wir haben Heroen. Die enge Erziehung des Katholiken bewirkt, dass er fast nur seine Märtyrer und Heiligen kennt. Schon der Ausdruck Märtyrer der Wissenschaft ist ihm widerwärtig. So ging es Jahrzehnte auch mir. Als ich jedoch in späten Jahren den Heroismus des Menschentums, unabhängig von Religion und Konfession, in Helden und Heldinnen vor mir sah, als ich die Scharen derer erblickte, die sich geopfert hatten für rein menschliche Ziele und Zwecke, da verblasste der Heiligenschein kirchlicher Heiligen und Märtyrer, in denen ich von da an nur Menschen sah, die, wie tausend und abertausend andere auch, sich ihren Idealen geopfert hatten. Wesentlich hat das Aufleuchten dieser Wahrheit mir die Trennung von Kirche und Orden erleichtert. Lassen wir also dem Jesuitenorden sein Heldentum, aber stellen wir es an den Platz, der ihm gebührt, in Reih und Glied mit den Millionen menschlicher Helden und Heldinnen aus allen Berufen, aus allen Völkern, aus allen Religionen und auch mit denen ohne Religion. Neben schriftstellerischen Arbeiten, auf die ich noch zu sprechen komme, übte ich in Exaten oder besser von dort aus auch seelsorgerische Tätigkeit. Auch in dieser Beziehung genoss ich das besondere Vertrauen der Ordensoberen. Beicht hören, predigen, Exerzitien geben, Missionen, Konferenzen, wissenschaftlich-religiöse Vorträge, kurz, das gesamte Gebiet jesuitischer Seelsorge wurde mir freigegeben. Einige Einzelheiten. Missionen oder Volksmissionen sind Exerzitien für die Massen. Ihre augenblickliche, aber sehr vorübergehende Wirkung auf das Volk ist ungeheuer, vor allem werden die Beichtstühle umlagert. Ich habe eine besonders große Mission in Gelsenkirchen mitgemacht, im Jahre 1889 oder 1890. 14 Jesuiten waren, man kann sagen, Tag und Nacht tätig. Vom frühesten Morgen um 4 Uhr bis 11, 12 nachts wurde Beichte gehört. Die ganze Stadt geriet in fieberhafte Erregung. Das religiöse Fieber, die Nervenexerzation ist überhaupt das Charakteristische der Missionen. Dass durch sie auch Gutes geschieht, soll nicht geleugnet werden. Aber die Art und Weise, wie es geschieht, ist eine dem schlicht religiösen Geiste der Evangelien durchaus widersprechende. Suggestion ist alles, nach innen gerichtetes sich auf sich selbst besinnen fehlt. Die Äußerlichkeit herrscht vor. Ein typisches Beispiel der dem Jesuitismus eigentümlichen äußerlichen Seelsorge teilt ganz unbefangen der Jesuit Rist mit. Die deutschen Jesuiten auf den Schlachtfeldern und in den Lazaretten 1866 und 1870-71, Seite 120. In einem Berichte an seine Oberen erzählt dort der Jesuit Sarrazin, wie er zu Erfurt im Winter 1870-71 einen kriegsgefangenen Franzosen auf den Tod vorbereitet habe. Alle Ermahnungen waren vergebens gewesen. Da ließ der Jesuit dem Kranken durch die barmherzige Schwester sagen, dass er sich auf diese Weise ein Begräbnis bereite, ohne priesterliche Begleitung. Wie? Es ginge nicht einmal ein Priester mit meiner Leiche? Gewiss nicht, es darf keiner mitgehen. Nun, dann rufen Sie mir nur schnell den Pfarrer. Noch am nämlichen Abend empfing er die heilige Sterbesakramente und war so vorbereitet auf den Tod, der kaum etliche Tage auf sich warten ließ. Am angegebenen Ort, Seite 120. Solche Bekehrungen durch rein äußerliche Mittel, das Fehlen eines Priesters beim Begräbnis, stehen in völliger Übereinstimmung mit der jesuitischen Morallehre, wie sie zum Beispiel die Jesuiten Leroux und Slaughter vortragen. Juenin meint, aus unserer, der Jesuitenlehre, folge, dass ein Mensch, der 40 Jahre gottlos gelebt, dann mit bloßer Attrition, der Reue aus Furcht vor ewigen Strafen, die sakramentale Lossprechung empfangen habe und gleich darauf durch eine tödliche Krankheit den Gebrauch der Vernunft verliere, ein Recht auf die ewige Seligkeit besitze, obschon er niemals, nicht einmal am Ende seines Lebens Gott geliebt habe. Das geben wir unbedenklich zu. Leroux, Gesellschaft Jesu. Es kann vorkommen, dass ein Mensch selig wird, der sehr oft alle Gebote Gottes übertreten und das erste Gebot der Liebe Gottes nie erfüllt hat, wenn er nämlich mit bloßer Attrition das Sakrament empfängt und gleich darauf stirbt. Slaughter, Gesellschaft Jesu, bei Dillinger Reusch am angegebenen Ort, Band 1, Seite 80. Der Gegensatz zwischen Christentum und Jesuitentum kann kaum klarer hervortreten. Aber es ist begreiflich, dass derartige Theorie und Praxis große seelsorgliche Erfolge zeitigen, deren Dauer allerdings proportional ist zur Seichtigkeit ihres Untergrundes. So sind denn auch, ähnlich wie bei den Exerzitien, die Predigten über Tod, Gericht, Hölle, die eigentlichen Kraftzentren der Missionen. In ihnen wird der Zuhörer in sinnfälliger Weise bearbeitet und durch Furcht bekehrt.